Das ist Du-Du. Bobo? Du-Du. Das ist ein Arme. Nicht Du-Du. Wutu, Wutu oder Wutu nicht? Wutu. Wutu, Wutu. So. Ja, ist ein bisschen früher, aber wir fangen einfach an. Ne? Vielleicht ist dann schneller vorbei. Es klappt immer mehr, aber. Ach nee, du musst mir schon Eis essen. Zwischendurch, damit sie. Ja, das ist erträglich. Kleine Abkühlung. Pausenfüller. Nee, Abkühlung. Abkühlung. Ja, ja. Nee. Ja. Wenn man so ein rotes Ding an hat, da. Das ist stimmt, eigentlich wollte ich schon mal fragen. Nee. Und dann noch den Kreislauf. Die immer rundherum. Runen, die Runen. Feng Shui-mäßig scheiße. Ach, die Hui, Hui. Feng Shui ist Hui und Fui. Hui, Fui. Naja, na gut, dann fangen wir mal an mit den, in der letzten Runde. Mal gucken, wer. 10. Runde, war im Boxen früher. Mit. Ja. Jetzt machen sie 12, ne? Ja, 12. Früher waren es 10 immer. Max Schmeling hat noch 10 gemacht. Ja. Cassius auch. Und was jetzt, Platon? Sag mal. Ist keine Luft da unten, oder was? Jetzt kommt Christa. Da kommen noch die Raucher. Der Raucher muss sterben. Er transformiert sich. Von einem Raucher wird er zu einem Nichtraucher. Aber er ist immer noch ein Raucher. Ne? Auch ein Nichtraucher ist ein Raucher. Mein Vater ist noch der schlimmste Raucher, obwohl er nicht mehr raucht. Der schimpft so gegen das Rauchen. Der raucht immer mit, wenn einer raucht. Mehr als vorher. Der Nichtraucher. Wie Agnete. Mein Vater und Agnete sind nicht so weit entfernt. Ja, er auch. Du stinkst. Du stinkst. Ja, ja, ja, ja. Steck die Nase zu. Die stinkt auch. Ich hasse Nichtraucher. Ich war schon Nichtrauchende Raucher sind die schlimmsten. Sollte man alle vergasen. Die Nerven. Das fängt gut an. Das sind wie die nicht essenden Esser, die beim Essen ständig über Diät sprechen. Die was? Die Leute, die beim Essen ständig über Diät sprechen, das sind schlecht gewirkt. Das ist für dich natürlich die Hölle, oder? Ja. Also entweder essen oder. Diätisten nennt man das. Jetzt gibst du wieder an. Guck mal. Ja, ja, ja, ja, ja. Das stimmt nicht. Stimmt doch alles gar nicht. Ja. Die verklärt sich hinterher immer wieder, so ein verklärender Blick. Ich bin ganz anders, wenn ich nicht mehr rauche. Ich war ganz anders. Ja, das heißt ja dann, ich werde ganz anders sein. Bei mir nicht. Du weißt, wie du bist, ne? Naja, ich kenne dich, Pappenheimer. Ich weiß, wie ich bin, außer ich bin anders. Ja. So, jetzt aber ran. Jetzt haben wir die Raucher vergast. Bleibt einer übrig? Soll ich dir mal eben diesen unerklärlich, grammatikalisch unerklärlichen Satz aus deinem Buch vorlesen? Aus welchem Buch? Aus deinem Grammar? Nur wenn du willst. Also, Grammatik. Ich bestehe nicht drauf. Mach mal. Mach mal. Auf vielfache Nachfrage. Vielfachen Wunsch. Also es ist nur grammatikalisch falsch. Ja, aber warum willst du mir das jetzt vorlesen? Ja, weil ich davon erzählt habe und du wolltest beweisen. Das kannst du mir mal irgendwann mal zumählen. Grammatikalisch falsch. Das interessiert doch gar keinen. Sonst stimmt alles, aber grammatikalisch war es ein bisschen komisch. Das war nicht ganz falsch. Ich war einfach nicht zu verstehen. Jetzt will ich das auch hören. Da jetzt lese es vor, damit es hinter uns haben. Und dann können wir uns den wichtigen Sachen zuwenden. Den wichtigen Sachen? Den wirklich wichtigen. If it has to happen, it will happen. But you can be in spite already. What that shift happening? Ja, was soll ich jetzt dazu sagen? Du verstehst es auch nicht. Ich verstehe, was es bedeutet. Du musst halt, ja, was es bedeutet, wissen wir ja. Ja, also warum? Nee. Ich finde auch interessant. Kannst du mal übersetzen auf Deutsch? Also du kannst trotzdem schon sein. Du kannst trotz des Wechsels sein, was du bist, und brauchst nicht auf den Scheiß zu warten. Okay. Why postpone it? By whatever. You cannot postpone yourself. Postpone? Was heißt das? Aufschieben. Auf später verschieben. Ja, dass du dann deine Knochen verschickt. Postbone. Oh, das ist so eine Fuchserende. Dich möchte ich wirklich mal in der Schule mit dem falschen Lehrer erleben. Mit dir, wa? Gott. Nein, das war aber eben ein Witz. Nee. Du sagst postponen und dann sag ich, hier ist aber mit dem geschrieben, das war doch ein Witz. Deine Witze sind wirklich sehr tiefgehalten. Ich glaube, so tief komme ich nicht. Mach mich fertig, dann fällt es mir leichter. Vorbei ist. Na gut, postponen. Aufschieben. Nicht reinschieben. Aufschieben. Zuschieben. Noch ein paar Post verschieben. Abschieben. Verschiebebahnhof. Das klingt jetzt so, wie wenn man es verschieben, aufschieben könnte. Ne? Was? Die Frage war, warum sollte man es aufschieben? Wie wenn ich es aufschieben könnte? Als wenn du. Ja, was? Als wenn du später sein könntest, oder wie? Ja. Postpone to your next life. Ja. Postpone it to your former life. Dann hast du ein Kreislauf hinter dir. Ja, vieles. Postponen. So, der Postbote dreimal klingelt, hast du es geschafft. Dann hast du ein Haus. Dann kommst du heute nochmal. Ist das Postponing? Naja, gut. So. Ich höre mich immer quietschen hier. Ich höre mir quietschen. Berlinerisch ist da richtig schön. Ne? Ich höre mir quietschen. Ich glaube, ich quietsch mir die Maus. Ist auch was Schönes, ne? Ich glaube, ich quietsch mir eine Maus. Und spiele Kater. So, noch irgendwas? Postalisch falsch? Wie so ein Satz aus dem Zusammenhang gerissen, das ist ja blöd, an dem dann rumzubasteln. Ne? Es ist alles eh blöd. Ich denke gerade, ich habe es ja nicht in der Hand, ob ich es aufschiebe oder beschleunigen kann. Also, wofür dann die Frage, weil, warum sollte man es aufschieben? Aber das ist halt nur, wenn ich den Satz aus diesem Zusammenhang verstehe. Wie reite ich mich rein, heißt das. Nur gut, dass wir nicht schieben können, ne? Das hört sich so an, ich möchte verstehen, ohne nachzudenken. So, das wäre das Beste, aber sie denkt zu viel nach darüber. Genau. Sie sollte nicht vor, weder nach noch vor denken, sie sollte einfach nur denken. Nichts bei denken. Weil nachdenken, dann denkt sie sich beim Denken was. Und dann wird es gefährlich. Das nennt man Nachdenken. Das nennt man sporadisch. So, noch einer eine Frage über oder irgendwas? Bei den Talks in Bombay beim Hintergrund über Geräusche, als ob der Krieg war. Was? Bei den Bombay Talks. Krieg? Waren im Hintergrund so Geräusche, unheimliche. Da war oben immer, haben sie Stühle gerückt. Indischen Steinfußbügel. Nein, über dem Laden da war, haben sie Schränke verschippt. Und das ist, Mensch, warst du nie in Indien, Paton? Da rückt immer irgendeiner was. Meinst du, da hast du irgendwann eine ruhige Minute? Geht doch nicht in Bombay, komm her, Platon. Da hupt es und da kracht es und da reißt es und da schiebt es. Ist doch super. Da muss man zwischen dem Krach hören. Das nennt man Aufmerksamkeitsübung. Lücke hinein. Horch in die Lücke. Aber Platon braucht immer ruhige Töne. Na gut, noch andere Fragen oder Beschwerden, wo Krach war oder. Im Buch, da ist grammatisch was verkehrt, in Bombay, da ist so viel Krach im Hintergrund. Irgendwelche anderen Sachen noch, die ich. Ich habe neulich einen Talk gehört, da flog eine Fliege direkt am Mikro. Richtig laut war das. Das habe ich gemacht. Die Leute beschweren sich immer, warum lachen die Leute immer so viel, mache ich immer auf beim Schlafen. Die gehen dann mit ins Bett, haben das Ding auf und dann fangen sie an zu schlafen und irgendwann fängt es. Dann kriege ich die Beschwerden. Mach doch mal ein bisschen ruhiger. Wir weiter schlafen. Also noch irgendwelche. Cool, jetzt haben wir die Fliege, Grammatik, Bombay. Regen in Koh Samui. Regen in Koh Samui. Hat man gar nichts mehr gehört. Was ist noch? In Holland war immer die Elschen, die hat immer nur noch losgelacht, da hat keiner mehr was verstanden. Das war dann total geschäftsschädigend. Keiner hat mehr CDs bestellt. Ja, ja. Also, was soll ich machen? Soll ich es alle rauswerfen, wenn es ruhig ist? Wir fliegen. Naja. So, heute ist es nicht laut. Das Mikro steht auch weit weg von diesen Lachsäcken. Wie den Silly Sisters da. Ich lach leise. Na gut. Jetzt noch, haben wir die Beschwerden hinter uns? Oder sind wir jetzt? So, jetzt können wir dann anfangen. Noch irgendeine andere Frage? Frage? Ich weiß, man beschwert sich gern, aber also Fragen hat man wenig. Scheint so, ne? Ja. Naja, machen wir mit Beschwerden weiter. Ja, keine Frage. Letzter Abend kommt. Ich sag noch mal einer. Wir waren eben schon mal bei diesem Schatten. Sie den roten Schatten, einen Schatten. Also man ist vielleicht aus der Schatten. Man sagt doch in Deutschland auch, sei kein Schatten deiner selbst. Kennst du das? Ja. Ja, und das ist, sei nicht das, was deine Maske ist. Dein Schatten. Dein, ach so. Was auch immer. Sei kein Schatten deiner selbst. Was ist ein Schatten? Ja, der Schatten ist deine Erfahrung. Aber der geht ja nicht weg. Also. Was heißt, so, weil du bist, gibt es auch deinen Schatten. Das heißt eigentlich deine Verwirklichung. Die Wirklichkeit ist das deine Natur und die Verwirklichung wäre dein Schatten. Also deine dunkle Seite. Und die fängt mit dem Licht an. Ja, auch das Licht ist dunkel. Also im Verhältnis zu dem, was du bist, ist sogar das Licht des Gewahrseins dunkel. Und wenn ich was Gutes will, dann schaffe ich was Böses. Sobald du schaffst, schaffst du an. Bist du deine eigene Nutte. Sobald du was schaffen willst, schaffst du an. Prostituierst du dich dir selber. Verrückt, ne? Du wirst dein eigener Zuhälter. In deinem eigenen Puff. Ja, nur Freudenhaus. Ja, nennt man doch Freudenhaus. Ich und mein Freudenhaus. Habe ich denn einen Schatten? Und dieser psychologische Schatten, der wird ja ganz anders benutzt. Das heißt ja, ich mache was Böses. Und das ist mein Schatten, aber das Gute ist ja genauso der Schatten. Nein, wenn du dein Schatten bist, ist es schon ziemlich leidvoll. Das heißt es. Und sobald du ein Schatten deiner selbst bist, bist du halt im Leidvollen, in deiner eigenen Ignoranz. Und damit leidest du unter deinem Nichtwissen. Und wenn in DF wieder an dem Ding steht, kenne dich selbst, dann heißt es halt, sei das, was deine Natur ist, die sich weder kennt noch nicht kennt, und alles, was du kennen kannst, kannst du nicht sein, also wäre dann dein Schatten, oder? Kenne dich als das, was ich nicht kennen muss, um das zu sein, was es ist. Und das, was ich kennen muss, um zu sein, ist schon der Schatten deiner selbst und nicht deine Natur. So ganz, ja, wie immer. Soll ja auch nichts nützen. Nützt ja nichts. Kann man ja nichts mitmachen. Bei dir kann man echt nicht mit irgendwas was machen, man vergisst auch gleich wieder. Ich sag dir, du kannst dich am besten vergessen, dann geht's dir am besten. Ja, das ist das Einfachste, wenn du vor dem Schlafen schläfst und beim Aufwachen gar nicht wach wirst. Doch, geht doch. Sicher geht das. Wird denn einer wach beim Wachwerden? Schläft denn einer, wenn er wegfällt? Nee. Oder fällt nur einer auf und fällt einer ab? Und ist fast nichts passiert? Ja. Nennt man dann tief-tief-schlaf die Erfahrung einer Nichterfahrung? Die Erfahrung der Abwesenheit und dann die Anwesenheit das Wachsein? Oder ist das Wachsein auch in der Abwesenheit von Erfahrung? Die Natur von Wachsein, die Natur des Gewahrseins, was mit und ohne Erfahrung ist. Und ist die jemals wach oder nicht wach oder ist sie immer das, was sie ist? Ja, ist immer das, was sie ist. Ja, also auch in der Abwesenheit, was du tief schlafen kannst, bist du vollkommen wach. Das nennt man dann die Anwesenheit in der Abwesenheit. Und hier bist du die Abwesenheit in der Anwesenheit. Nee. Wie, nee? Sollst du jetzt nicht, das sollst du ja auch nicht im Kopf haben, du sollst es einfach in die Füße kriegen. Das geht nicht im Kopf. Das geht mir nicht in den Kopf vor allem. Dann willst du noch im Kopf haben. Krieg mal Kopfschmerzen von. Das ist doch nicht zu fassen. Nee. Na gut. So, noch Fragen zum Schatten. Nee, ich trau mich nicht. Was denn? Na, nee. Doch. Doch? Na gut. Vielleicht später. Nee, jetzt aber ran, jetzt sind wir neugierig. Warum wird nach dem, ja, ich weiß gar nicht, ich vergesse sofort wieder, was ich sagen möchte. Ja, das geht, da bist du nicht allein. Aber probieren wir mal. Na, nach diesem Aha, nach diesem Verbrennen, bla bla bla. Verbrennungsprozess, warum wird dann plötzlich alles sozusagen transformiert in diesem Körpergeist-System und alles ist so, wie es sich das Ego eigentlich immer gewünscht hat, ist dann da, scheinbar, aber es braucht keiner mehr. Keiner hat was davon. Mehr. Oder so. Weil dann völlig dieser Widerstand wegfällt und dadurch reguliert sich das anscheinend alleine. Aber auf einmal braucht keiner mehr so. Ja, keiner hat was davon. Ja. Weißt du, wenn nichts passiert ist, oder? Ja. Also warum kümmert man sich drum? Weil wenn es dann weh ist, ist wieder keiner da, der was von hat. Also bleib lieber da, wo einer ist, der was noch was von haben kann, vom Brötchen kriegen. Ja, ist total bescheuert. Solange du noch einen Vorteil haben kannst und könntest so, dann stimmt alles nicht. Und wenn du keinen mehr brauchst, stimmt auf einmal alles. Oder? Ja, weil das ist dann noch lustiger gleich. Ja, das ist total bescheuert. Oder? Was für eine Komödie. Wenn man es braucht, kriegt man es nicht. Und wenn man es nicht mehr braucht, hat man es schon. Das ist total lustig. Das war bescheuert. Man hat es eigentlich immer. Aber man merkt es erst, wenn man es nicht mehr braucht. Dass man es nicht gehabt hat, meinst du? Merkt man es überhaupt mal? Man merkt einfach nur, dass man nie was braucht, oder was? Man hat sich vorgestellt, man braucht was und die Vorstellung fällt weg und dann braucht man immer noch nichts. Also eine Zeit lang ist eine Vorstellung da, dass man was braucht, dass man muss. Und dann fällt das Müssen weg und dann ist man immer noch, was man ist. Das ist komisch. Komisch. Was? Wir brauchen, ohne zu gebraucht worden, brauchen gar nicht zu gebrauchen. Dramatischer Hinweis. Philosophisch wertvoll. Sie werden noch leiden an ihrer. Ich habe noch eine Frage. Ja. Kann ein Buddha fallen? Nee, wa? Der ist schon gefallen. Der Buddha fällt weg und Buddha bleibt übrig. Weil ich hatte halt so gedacht, so jetzt ist Schluss. Und dann war nochmal richtig krasse Leidensphase, so sag ich mal so. Das geht weiter. Das hört nicht auf. Das könnte möglicherweise sich noch verstärken. Nee, Döller geht nicht mehr. Schlimmer geht immer. Ja, vielleicht. Es gibt so einige, so wie dieser Gater, große, dieser, der Ozean des Leidens erweitert sich nur, er verringert sich selten. Nur der Leider ist leider nicht mehr da, der es als Leid erfährt, aber das Leid hört nicht auf. Es wird nur zu einem unendlichen Ozean von Leid. Was natürlich die Buddha-Natur, unter der sie nicht leidet, aber trotzdem erfährt. Aber es heißt nicht, dass sich da was verringert, auf keinen Fall. Wenn überhaupt vergrößert sich das ins Unendliche. Also genauso absolut wie das nicht leidende Wesen wird auch die Erfahrung von Leid vergrößert sich ins Absolute. Aber das einzig Wesentliche daran ist, es leidet keiner darunter. Und doch ist es da. Also der Leider fällt weg, aber das Leid wird nicht kleiner, sondern es vergrößert sich ins Unendliche. Also auch in kein Anfang und kein Ende. Genauso wie du zu dem bist, oder zu das bist, was kein Anfang, kein Ende hat, ist das Leidvolle, nämlich die Erfahrung von Sein, was in sich immer Getrenntheit ist, unendlich. Und nicht verringert sich. Oder endet irgendwann. Es endet nichts. Weil in der Unendlichkeit von Leid und der Unendlichkeit von deinem Wesen endet der Endliche. Also auch damit der Leider, weil der Leider ist nur in seiner Endlichkeit vorhanden. Aber wenn es keine Endlichkeit mehr gibt, also in dieser Unendlichkeit von Dasein, gibt es weder dich noch das, was... Aber das Leid, was du Leid bezeichnest, die Erfahrung von Getrenntheit, ist genauso unendlich wie das Wesen der Unendlichkeit. Aber das, man ist ja dann schon so ein bisschen darauf vorbereitet, oder? Beim nächsten Mal. Also da ist kein nächstes Mal. Da gibt es kein nächstes Mal. Also beim nächsten Leiden, sag ich mal. Noch beim nächsten Leiden, da gibt es ja kein Anfang und Ende vom Leid. Wie kannst du ein nächstes Leiden? Also ich meine jetzt nicht das absolute Leiden, allein das es schon so gibt, sondern Leiden relativ. Du meinst das Körperliche irgendwas? Na, nee, das Psychische. Das Psychische ist ja noch viel schlimmer. Wenn man so Sachen projiziert, so. Aber das ist ja dann nicht, dann redest du, weiß nicht, wovon du redest da. Von kurzzeitigen Aussetzern oder was? Von Leid? Nee, ich rede zum Beispiel, ja, weiß ich gar nicht, wovon ich rede. Aber. Na, zum Beispiel Wünschprozesse, in die man sich total reinvertieft oder so. Die werden extremer, werden bestimmt extremer. Es gibt da unendlich viele, es gibt Geisteskrankheiten, wie auch immer. Ja, die gibt's. Oh. Der Geist ist schon eine Krankheit. Ja, aber der Geist kann ja auch gesund sein. Nee. Der kann ja klar sein, fit sein. Aber weil er eben klar sein kann und unklar, ist er immer krank. Das weiß ich. Aber dieses relative Leiden, das kann ja auch sehr stark sein. Aber das interessiert ja gar keinen mehr, ne? Weiß ich nicht. Du redest ja drüber. Nee. Wie, nee? Naja, ja. Also auch das nicht interessieren, interessiert dich aber. Ja. Ich weiß jetzt nicht. Interessiert dich das jetzt oder nicht? Weil auch fürs Nicht-Interessieren braucht es einen, den es dich interessiert. Ich wollte einfach mal fragen, weil sonst frage ich immer nur mich selbst, weißt du? Nee, wir können, dafür bin ich da. Ja. Kannst du mich auch selbst fragen. Ja. Fragen wir uns selbst. Ja. Das ist kein anderer Weg. Nee, dafür sitze ich hier. Ich höre mir das alles an. Naja, ja. Aber irgendwie ist das Leiden noch mehr Segen dann, ne? Weil durch das Leiden wird man ja dann noch klarer. Also, nee, ist auch Quatsch. Ja. Weil durch das Leiden wird der Abstand zum. Ah, nee, ist alles Quatsch. Ja. Ja, ist immer gut, wenn man es ausspricht. Dann merkt man schon, was für Scheiß ist. Darum sitzen wir eigentlich, wir sprechen es aus und beim Aussprechen weiß eigentlich schon jeder, was wir schon mal zu hören. Ach, ist es ja auch nicht, ach Scheiß. Aber solange man es für sich behält, hat es so eine Hintergrund-Scheiße. Und wenn sie dann rauskommt, naja gut, dann war es das. Man sollte einfach mal so einen verbalen Durchfall haben. Dann entledigt man sich der ganzen, möglicherweise Hintergründe und Scheiße mal, kommt in den Vordergrund und man kann sich darüber amüsieren oder so. Ne? Ja. Ach ja. Ja, das ist herrlich, ne? Weiß ich nicht. Doch, das ist immer herrlich. Ja. Wenn es nicht so dämlich wäre manchmal. Der Herrlichkeit der Dummheit. Die Herrlichkeit der Dummheit. Wieso hattest du die möglicherweise Einstellung, dass es dann irgendwie durch irgendetwas mal aufhört oder so? Naja, ich habe immer wieder so Phasen wie eine Sinuskurve, wo dann extrem mit Leiden da war, also meist in psychischer Form, Depression, Psychose, psychotische Zustände, was auch immer, oder irgendwie Beziehungskram. Und dann wieder eine totale Loslösung und dann totales. Naja. Man nennt es himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt. Aber dann in diesem Hin und Her hat sich dann wieder eine Stufe zurückgeschaltet, wo das. Ja. Noch einen Schritt zurückgegangen. Durch Leid entzieht man sich. Ja. Er zieht sich zurück. Wo soll er denn hin? Naja, es hört sich dann schon wie ein Prozess an. Lacht sie wieder. Nee, das ist schon eine Phase. Ja, aber das ist schon tausendmal passiert. Was sind so Phasen? Und was passiert dann? Dann geht's weiter. Ja, und dann? Aber irgendwann auch nicht mehr, weil das ist dann, wie gesagt, nur noch ein Prozess. Ja, und dann? Ja, und dann. Mhm. Ja, und dann, und dann, und dann. Ja, und dann. Und dann, und ja, und dann. Und. Ja, und dann. Du weißt, dass es dadurch der Zen-Buddhismus entstanden ist. Ja, geht immer weiter. Nee, es ist immer Zen, und Zen, und Zen, und Zen. Ja, vorm Holzfeld ist nach dem Holzfeld. Ja, und Zen. Was machen wir jetzt damit? Und Zen. Ich meine, das war dieser, im 8. 9. Jahrhundert gab es diesen sogenannten Zen-Buddhistischen Meister, der saß da nur, und wenn einer kam mit solchen Erfahrungen, ja, und dann, und Zen, und Zen. Dann kommt der nächste Schluck Kaffee, dann kommt das Holzfällen, dann kommt die Wäsche waschen und dann kommt wieder zurückdrehen, dann kommt das nächste Leid und dann, und dann, und dann. Wann hört der Prozess auf? Manchmal in Gesprächen so, Sachen merken. Ja. Das ist Ruhe. Das ist einfach ein Hinweis darauf, dass dieses sogenannte Verwirklichen nie aufhört, und das Verwirklichen wird immer anders sein. Und manchmal bist du im Vordergrund, dann bist du in diesem Leidvollen, dann im Nichtleiden und dann noch vor dem Nichtleiden und dann noch wahrscheinlich vor dem Ding. Dann wachst du wieder in dem, da vorne, dazwischen. Dann gibt es also Wechsel zwischen vielen verschiedenen Varianten von Standpunkten und Zuständen, die dann da sind. Und am Ende landest du wieder hier auf dem Marktplatz des sogenannten ganz normalen Kaffeetrinkens. Das nennt man den sogenannten Bullenzähmen oder da vorne. Erst ist man auf dem Marktplatz, man säuft ein und dann hat man die Schnauze voll, dass man auf dem Markt, dann geht man zurück. Da hinten findet man auch keinen, und weil man hinten auch keinen findet, geht man vorne hin und säuft weiter. Das ist der normale Prozess. Kurz gefasst. Weder Buddha ist vorne zu finden, noch hinten zu finden. Weil das, was Buddha ist, kennt kein Vorne und kein Hinten, aber er guckt vorne und hinten. Aber er ist weder vorne noch hinten. Noch unten, noch oben, noch wo auch immer du guckst. Und doch guckst du überall. Und wenn du irgendwo überall geguckt hast und nirgends gefunden hast, dann bleibst du halt da, wo du gerade bist, und der Wechsel passiert von alleine, aber ohne dass du, naja, was auch immer. Dann ist der Nächste, was immer das Nächste ist, ist halt das Nächste. Der nächste Scheiß kommt sowieso. Also was tun? Aber auf dieser sogenannten Geschichtsebene, wo man eben jeden kleinen Wechsel noch bemerkt und sich darüber Gedanken macht, was ist jetzt wieder passiert, das ist ein Prozess. Scheint es ein Prozess zu sein, aber im Endeffekt gibt es gar keinen Prozess. Es gibt nur einen Wechsel von Standpunkten und Referenzpunkten. Das ist auch lustig, dann, bitte? Dann ist auf einmal ja nichts mehr passiert. Ne? Es passiert ja nichts dabei. Aber es passiert viel, aber es passiert nichts. Und wieder nichts passiert. Dann landest du wieder da, wo du angefangen hast. Also wenn nichts passiert wäre, und es ist ja auch nichts passiert. Du bist nur mal kurz in das Vorgegangen oder in das Gewahrsein gehüpft oder ins Unpersönliche irgendwo, ins Nirvana gelandet und dann kommst du wieder nach vorne und denkst, ja, aber auch nicht schlecht. Aber jetzt sitze ich wieder hier. Weil das ist nun mal die eine Variation, wie du dich realisierst. Und dann gibt es eben andere Variationen, aber die anderen machen dich nicht anders als das hier. Weil das hier dich nicht anders machen, machen dich auch nicht anders. Du bist und bleibst das, was du bist. Egal wo du bist oder was gerade passiert. Und du wirst immer das sein, was ich verwirklichen muss, ob du das willst oder nicht. Und du verwirklichst dich hier halt nur mal in diesen Scheiß von relativer Soße. Menschsein ist schon ganz schön Scheiß. Aber was wirst du tun? Das macht dich nicht mehr oder weniger wie hinten im Gewahrsein zu verweilen oder irgendwelche hochgestochenen Erleuchtungskörper da zu zelebrieren. Du landest eh immer wieder hier. Und ich sage immer, gut, viel Glück, Glück auf. Nee, und wenn du wiederkommst, reden wir weiter. Also für Leute, die Prozesse wollen. So, innere Erfahrungen, in die Tiefe gehen, in die Höhe schweigen oder kurz mal in Prior sein oder Beyond gehen. Weil diesen Hin und Her ist irgendwann einfach Ruhe. Weil da ist keine Ruhe. Löst sich ja dann selbst. Es gibt keine Ruhe. Naja, aber so ein auch nicht. Naja, aber ich auch so. Ja, für wen soll das denn sein? Ja, dann kommst du mir jetzt die nächste Stufe. Ja, da ist keine Ruhe. Wo ist denn da die Ruhe? Du wechselst ständig. Jeden Tag wechselst du tausendmal zwischen den Zuständen und dann, wo ist denn da die Ruhe? Du hast doch kein Zuhause. Wo soll denn da dein Zuhause, deine Ruhe sein? Wo soll denn der Frieden zu finden sein? Wann hört denn das? Der hört doch nicht auf hier. Du wirst schon immer weiter in einer Ewigkeit wechseln zwischen verschiedenen Variationen von Stufen von Verwirklichung. Da gibt es doch keine Ruhe drin. Du musst schon die Ruhelosigkeit sein. Weil Ruhe gibt es für dich nicht. Da ist einfach nur Ruhelosigkeit. Wer braucht denn da Ruhe? Und wer würde die bemerken überhaupt? Wer merkt denn das? Ja, nee, ich sag ja nichts. Ich sag ja nichts. Nein, du bist einfach das Paradox. Du könntest sagen, deine Natur ist Ruhe, aber die braucht keine Ruhe. Und die wird die Ruhe auch nicht merken. Der Frieden braucht keinen Frieden. Und der Frieden wird immer ruhelos durch alle Sachen gehen müssen, seiner Verwirklichung, aber der Frieden geht nicht verloren dabei. Und deshalb kann er auch nicht gewonnen werden durch irgendeinen Prozess. Der kommt nicht. Wovon träumen wir denn nachts, dass der irgendwann mal kommt? Nee, ist ja da. Ja. Jetzt und immer da. Egal wo der Frieden ist, da ist kein Frieden. Frieden gibt's nicht. Das ist das Schöne. Wenn es Frieden geben würde, würde er etwas anderes sein von etwas anderem, vom Unfrieden. Allein die Idee von Frieden ist schon scheiße. Was gibt's denn überhaupt? Gar nichts ist auch eine Idee. Gar nichts ist das Gegenteil von Zeit. Gibt's ja auch nicht eigentlich. Ja, gibt's nicht, gibt's auch nicht. Na, man kann ja nur jede Idee verwerfen. Das ist ja davon. Ja, das nennt man Substrahieren, aber versuch mal den Substrahierer. Kann auch, man kann auch das Substrahieren. Ja, aber versuch mal den Substrahierer loszuwerden. Ja. Ja, mach mal. Ja. Wer lässt den Loslasser los? Ja, und wer lässt den los? Ja, mach mal. Und irgendwann ist noch, steht nur noch die Frage, wer lässt den los? Für ja, was denn? Fliegt die Frage weg und. Und dann? Ja, und dann sitzt du wieder hier. Kann sein. Ja, wie kann sein? Wenn das alles so schön und möglich wäre, dann wäre es ja schon längst passiert. Ist es schon mal irgendwem passiert? Man hört immer nur davon. Hören sagen nennt man das. Oder man sagen hört. Ich glaube, man hört immer nur von denen, wenn es denen halt gut geht. Nö, man hört auch von Eckhart Tolle oder Brian Katie, die haben the deepest moment of despair. Perception disconnected from the moment. And I was falling from the bench. And from that moment on, I was in the now. Die Kraft ist jetzt. Da war ein Moment der größten möglichen Qual, und in dieser größtmöglichen Qual hat sich das Gewahrsein von dem Umstand gelöst, und da war eine vollkommene Losgelöstheit von dem, was ich bin und das, was nie bedingt war an den Umstand. Und hört viel von diesen Geschichten. Und dann schreibt man Bücher drüber und macht da gute Geschäfte mit. Oder auch nicht. Ich schreibe ja nichts. Ich habe keine Geschäfte verstanden. Nee, damit nicht. Ich muss nur an der Börse spekulieren. Ja, ich kann mich nicht beschweren. Aber ich stelle mir manchmal vor, ich sollte auch mal so reden. Ich falle auch mal kurz von der Bank und dann. Ich habe Stuhlgang oder was? Ich hatte kurz mal Stuhlgang. Stuhlgang bis zur Was machen? Was denn? Ach so, wenn ich damit anfange jetzt. Oh, ich werde das Publikum auswechseln. Es warten schon einige auf den Moment wahrscheinlich. Karl hat sich um 180 Grad gedreht. Er ist von der Bank gefallen. Er war bankrott, er musste wieder was verdienen. Das nennt man bankrott sein oder so. Meine Bank nimmt mich nicht mehr. Nein. Also arm im Geist zu sein, ist der absolute... Die Armut des Geistes heißt es eigentlich. Das ist falsch, falsch übersetzt. Die Armut des Geistes. Nein, die Armut des Geistes ist Geist, der keinen Geist kennt, nicht weiß, ob was Geist ist und was nicht Geist ist. Das ist die Armut des Geistes. Eine vollkommene Abwesenheit einer Idee von Geist oder Nicht-Geist. Das ist die Natur vom Geist. Und geisteskrank sind die Geister, die... Geisteskrank ist, wenn Geist kennt. Dann gibt es nämlich zwei Geister. Dann ist es begeistert. Oder besetzt. Nennt man einen besetzten Geist. Oder einen Besitzergeist. Wo ein Geist einen Geist hat. Das nennt man einen Geistlein. Heilig Geistfeld. Also wo es einen Besitzer gibt und etwas Besessenes, wo es einen Liebhaber gibt und etwas Geliebtes, was getrennt ist. Das nennt man, wo sich der Geist als Geliebter kennt und im Lieben seiner selbst, also ein zweites Selbst erschafft, sich selbst vorstellt. Das nennt man diese Obsession, was auch immer, Besetztheit. Also Verliebtsein ist... Das nennt man die Geistestoilette. Verliebtheit ist Besitztheit. Also. Ja, immer. Sobald du in dich selbst verliebt bist, bist du zwei. Und wenn ich mich in jemand anders verliebe, bist genauso, ist immer noch. Ja, das ist ja auch immer. Ist dann noch schlimmer. Ja, ja. Brauchen wir noch eine. Selbstliebe eigentlich was krank. Das ist Narzissmus, ja. Das ist der erste Nazi in dir, der erste Hitler. Ich mich schön um mich kümmere, was ja Leute so empfehlen, dass das so wichtig ist. Nee, das sollst du ruhig tun. Du sollst dich ruhig noch duschen. Doch, doch. Ja, das mache ich ja auch. Also. Ich habe früher immer nicht gewusst, was die Leute meinten, wenn die gesagt haben, ich soll mich um mich kümmern. Duschen. Zähne putzen, duschen. Bevor man sich unter die Leute traut, sollte man sich vorbereiten. Aber wenn ich alleine bin, kann ich das. Wenn du alleine bist? Wenn ich so alleine mit mir in meiner Wohnung... Brauchst du nicht duschen. Brauchst auch kein Fenster aufmachen. Schlecht. Nee. Der Eigenduft ist immer Parfüm. Da muss man sich nicht drum kümmern. Nur wenn wer anders dazukommt, dann wird es gefährlich. Und sollte auch man, naja. Geh ruhig in die Details. Den was? Parfüm entwickeln, Parfümkarl. Ja, hast du das Parfüm gesehen da, von Jungfrauen, diese reinen Dinger, da, ja. Immer Ding und dann hat er dieses, wo alle dann immer. Oh. Ja. Das wahrscheinlich sind die Erwachten haben immer Jungfrauen im Hintergrund. Wo es alle immer. Ah. Wo sind denn deine? Ja, bei mir. Das wollen wir mal machen. Sobald man mich kennt, sind sie keine Jungfrauen mehr, Meister. Sobald die nicht mehr existieren, mehr. Gibt es keine Jungfrauen mehr. Das ist das Problem. Was machst du mit denen? Das ist so wie mit den Jungfrauen, die dann bei Allah da oben warten auf dich, wenn du für ihn da gestorben bist im Krieg. Bloß keiner sagt ihm, du darfst ihn nicht anfassen. Dann sind, die warten alle auf dich, aber du darfst sie nicht anfassen. Ja. Sonst wären sie ja keine Jungfrauen mehr. Die müssen ja Jungfrauen bleiben. Für die anderen, die dann auch weiterkämpfen müssen. Ja. Jungfrauenverwendung. Nur gucken, nicht anfassen. Die warten alle auf dich, aber. Nur zum Empfangen. Nur zum Empfangen. Dann darfst du weitergehen. Hallo. Was? Die Idee zählt. Ja, ist immer nur die Idee, die Vorstellung, die dich in den Krieg treibt. Für den Frieden untergehen. Danke, dass sie für uns gestorben sind. Gehen Sie einen Schritt weiter. Wir werden Sie nächstes Mal wieder fragen. Ja, gut. Ja, noch was? Aus der Duftsecke. Danke, danke. Ich habe euch mein Deo benutzt. Ich gehe zu Theo, ich brauche mein Deo. Ich bin ein Theologe. Mein Deologe. Mein Deologe. Das ist echt ein Deo ist ein Deologe, weil du lügst dir einen drauf da. Du tust so, als wenn du nicht stinkst. Ein Deologe. Das ist eine neue Glaubensrichtung, die Deologie. Immer der Nase nach. Nase weiß. Warum nennt man Nase weiß? Die Nase weiß, wo es lang geht. Ja. Was siehst du da davon, dass dieses Aha, wie auch immer, kann keiner machen, ne? Gibt's auch nicht. Mal selbst hast du ja Aha. Aber die Frage, wer bin ich? Nach Ramana. Ist falsch. Ist falsch. Ja. Haben wir festgestellt. Nein, das habe ich schon, als ich das erste Mal an Tiovannamalai, da gibt es den Schüler von Ramana oder was immer der war, Sadhu Om hieß der selbst ein Guru wurde hinterher. Der hat Bücher geschrieben und hatte da seitenweise darüber sich ausgelassen, dass Ramana, weil er auch Tamil spricht, nie Who am I gesagt hat, sondern immer Am I. Also die Meditation ist immer Am I und dann die Antwort ist I am. Also aus dem Am I, I am wird ein Strom von Gegenwärtigkeit. Maya. Ja. Und dann kommt Maya raus. Weißt du was? Maya. Ja, Maya. M-A-N. Oder M-U-N. M-U-N. Ja. Nee, aber das ist für mich, wenn überhaupt, viel stimmiger. Aber es ist also auch, irgendwann kommt es ja, oder auch nicht, die Frage. Na, die Frage, die, wer bin ich, ist eine sehr persönliche. Na, oder bin ich? Na, die Frage, wer bin ich, die ruft ja immer jedes persönliches Muster auf die Bildfläche und dann verschwindet das Muster wieder. Na, aber wer bin ich, wenn man es richtig benutzt, war es früher schon, dann fällt das Wer weg, das Bin weg und das Ich fällt weg. Und du bleibst als das übrig, was die sogenannte Leinwand bedeutet. Das passiert ja irgendwann. In der das alles auftaucht, aber das ist immer noch die Leinwand zu viel. Na, irgendwann ist ja nur noch. Ja, aber irgendwann, dann, das ist dann ein Prozess, der, aber wer macht den Prozess durch und wer braucht den? Genau, man geht ja immer weiter zurück. Ja, aber. Tack, tack, tack, tack. Genau. Man tackert sich immer hinten weiter weg. Ja, man tackert immer noch. Dann fragt man sich, wer tickt denn da nicht mehr richtig? Dann fragt man immer noch. Ja, und hört nicht auf. Das hört nie auf. Beziehungsweise irgendwann kommt die Frage nicht mehr. Also bei mir war es so, die Frage war eigentlich, in jeder Minute des Tages kam die Frage. Ja, ja. Und irgendwann kam es nicht mehr. Und dann hat es geklingelt. Dann klingelt es. Das geht keiner mehr ran, oder? Keine Nummer unter diesem Anschluss. Keiner hier und die anderen gehen auch gleich fort. Es war nie einer da, aber die gehen auch noch. Dich gibt's gar nicht, aber das sage ich dir jetzt. Ja, so. Naja, aber es ist schöne Übungen. Ja. Na, es war immer so ein Paradox. Auch Ramana, die haben dieses Wer bin ich oder bin ich, haben immer benutzt, wenn einer kam und unbedingt was machen wollte. Also wenn er wirklich darauf gedrängt hat, gib mir nach irgendwas zu tun, ich kann nicht anders. Dann haben wir gesagt, wenn du was tun willst, und wenn das wirklich dann mach dieses Wer bin ich oder diese Meditation bin ich oder dieses was immer dann, das ist das, wenn überhaupt, das Beste. Ja, weil das ja das Konzept ist, dass alle anderen auflöst. Ja, das ist das Beste, was du tun kannst. Aber trotz der Frage und trotz dem, was dabei rauskommt, wirst du nicht das erreichen, was du bist. Und das ist die Erkenntnis dann? Das ist nicht die Erkenntnis. Aber da geht es immer weiter, oder auch nicht? Es geht immer weiter. Es geht immer weiter. Weil wenn es für einen persönlich aufhört, was ist die ganze andere Verwirklichung? Also auch hört ihr auf? Ja. Das ist auch nur die Frage, wer bin ich, die große Flutwelle? Nein, ist eine persönliche, psychologische Hilfe. Um Leid möglicherweise, den Leider auszuschalten. Aber für die Verwirklichung hat es doch keine Belänge. Da ist doch nichts mit gewonnen. Oder irgendetwas kommt dabei raus, Gott sei Dank nicht. Also ja, im Persönlichen gibt es als Hilfe. Da ein Prozess eines Auslöschen eines Leiders. Könntest du sagen, eine psychologische Hilfe, die dann die Psyche reinigt und dann von der Idee des Leids befreit. Könntest du sagen, für eine Psyche. Also das kannst du tun im Traum. Aber es bleibt im Traum. Es bleibt Teil der Verwirklichung. Die Wirklichkeit wird deshalb doch nicht wirklicher. Oder unwirklicher. Die war vorher nicht unwirklicher in der Anwesenheit eines Leiders und wird deshalb nicht wirklicher in der Abwesenheit eines Leiders. Wovon träumt man denn? Also ja, im Traum als Phantom, das Phantom kann möglicherweise tun, dieses Wer bin ich, und damit das Phantom zu einem leidfreien Phantom bringen. Wenn man mit dem Phantom redet. Aber für das, was kein Phantom ist, was nie gelitten hat unter sich selbst, was braucht das für eine Hilfe? Das wird sich bestimmt nicht fragen, wer bin ich? Es braucht immer erst ein Phantom, was überhaupt was braucht, einen Prozess haben könnte, das dann von einem leidvollen Phantom zu einem nicht leidvollen Phantom wird. Eine Anwesenheit zu einer Abwesenheit. Aber das, was die Wirklichkeit ist, doch weder anwesend noch abwesend. Und die hat doch bestimmt nichts davon, ob es da vorne einen gibt, der leidet oder nicht leidet. Also ja, du kannst was tun, aber durch alles dein Tun oder Nicht-Tun wird doch die Wirklichkeit nicht wirklicher. Und der göttliche Unfall, das erste passiert ist. Ist auch nie passiert. Ist auch nie passiert. Ne? Wann soll das denn passiert sein? Die Wirklichkeit und die Verwirklichung hat noch nie einen Anfang und Ende gehabt. Die sind nicht nur deckungsgleich, die sind eins und dasselbe. Die Wirklichkeit und die Verwirklichung sind in der Natur nicht verschieden. Wie kann die Natur einen Anfang und Ende haben? Wo soll denn da der Big Bang gewesen sein? Wo soll denn da der Unfall gewesen sein? Auch Buddha hat da ein bisschen Blödsinn erzählt. Wo soll denn da der Anfang gewesen sein? Wo soll denn da der Bang angefangen haben? Der Bang Bang. Der Unfall, den er bezeichnet hat, ist das, was die Wirklichkeit, möglicherweise die Idee, dass Wirklichkeit enden könnte. Das ist der Unfall. In einer persönlichen Idee von Endlichkeit. Aber nicht, dass es da einen Anfang gab von Verwirklichung. Dass das Göttliche sich angefangen hat, gewahr zu werden und aus diesem göttlichen Unfall des Gewahrseins dann dieses göttliche Maya entstanden ist. Ist doch Märchenstunde. Reine Märchenstunde. Sonst bastelst du immer am Zwei rum. Dann ist die Wirklichkeit verschieden von der Verwirklichung. Dann ist also immer Zweiheit da. Immer Getrenntheit. Und in der Verwirklichung, die hat irgendwann mal angefangen, das war ein göttlicher Unfall und Gott konnte nichts dazu. Und der absolute Parabrahma hat dann angefangen zu träumen, obwohl er gar nicht träumen wollte. Und weil er angefangen hat zu träumen, gibt es diesen ganzen Saustall von Träumerei hier. Und man kann keinen damit verantwortlich machen. Jetzt muss ich den scheiß Schweinestall ausmisten, bin ich zum Bauer geworden. Das habe ich mir früher auch gedacht. Warum muss ich gerade Bauer sein? Wer hat die Schweinerei angefangen? Jeder sucht immer einen Anfang, Entschuldigung. Ja. Musst du ständig den Mist, weil du die scheißen immer weiter. Da, eigentlich musst du dadurch schon erleuchtet sein. Du müsstest einmal aus, samstags wird die Schweinemiste und was ist sonntags? Wieder alles scheiße. Genau, du melkst morgens die Kühe und abends sind sie wieder voll, die Scheiße. Irgendwann sollte ich an die Auffahrt zum Misthaufen sollte ich die Himmelstreppe aufsteigen. Himmelstreppe. Alles Mist. Ja, das wäre der Weg zum Himmel. Alles ist Mist. Weil alle, in allem vermisst du dich. Alles ist Mist. Darum heißt es Mist. Du vermisst dich in der Scheiße. Und sei froh, dass du dich in der Scheiße vermisst und in der Scheiße nicht finden kannst. Egal in welcher Scheiße vermisst du dich. Also diese Scheiße ist Mist, die hintere Scheiße ist Mist, oben eine Scheiße, unten eine Scheiße. Egal wo du hinguckst, ist alles Scheiße. Was wäre das für ein Sonntag? Es ist Montag. Jetzt träumst du aber. Ostermontag. Selten, dass ich montags abends im Mond. Schon immer auferstehen. Ja. Dafür musste man schon einen nageln. Mit was? Das stinkt genauso, noch schlimmer. Also, was ist da der Vorteil? Ich sage ja nicht, dass es ein Vorteil ist. Und dass stinkt noch mehr, der Scheiß. Mit ein bisschen Stroh ist er zumindest ein bisschen gebunden. Dann lieber ein Strohkopf sein, dann ist der Dunk nicht so stinkend. Lieber Stroh im Kopf als in den Füßen. Oder man meint ein Strohmann. Für wen, ne? Wer saugt denn an mir? Strohhalm. Halm. Ja. Aber was man alles gelesen hat und was irgendwelche Buddhas und irgendwer immer von sich getrommelt haben. Ne? Verrückt. Und dann denkt man, dann hat man irgendeine Erfahrung gemacht und ja, das war's dann. Und dann kommt wieder ein anderer, der hat wieder eine andere. Ja, das war's dann auch. Man kommt ganz durcheinander mit dem Scheiß. Ja, es gibt bestimmt immer einen, der einen erklären kann, warum es einem schlecht gehen sollte. Ich finde 1000 Gründe, damit es einem schlecht geht. Es geht eh nie. Es geht immer schlecht. Es geht nicht nur schlecht, es geht gar nicht. Es geht gar nicht. Es geht gar nicht. Es ist noch schlimmer als es geht schlecht, es geht gar nicht. Scheiße ist nie gekommen, die Scheiße geht nie. Du stinkst immer, sobald es dich gibt. Die ganze Sache stimmt. Auch du. Da hilft auch kein, keine Lichtdusche. Keine innere Dusche, kein offenes Herz. Die offene Herzdusche. Ja. Von dieser Seite ist heute... Na gut, gehe ich wieder nach links. Vielleicht nur, warum immer irgendwelche selbsternannten erleuchteten Gurus und also nicht Männer sind. Oh, da geht, geh mal nach Amerika, da gibt es genauso viele Frauen oder mehr noch. Ja? Ja, ja. Das ist nur in Deutschland. Deutschland ist so männerlastig, so herrschlastig. Aber Deutschland irgendwie gut? Was? Irgendwie die selbsternannten Erleuchteten in Deutschland, oder niemand sieht hier? Außer dir. Weibliche? Männliche, überhaupt, keine Ahnung. Wer irgendjemand da auf dem Berg sitzt, geht raus. Oh, da musst du mal googeln, da gibt es sogar tausende. Ja. Erleuchtet. Nein, aber irgendwelche Lehren oder irgendwelche Dinge sind meistens schon männlich. Wir müssen nur auf Jetzt TV gucken. Jetzt TV. Da gibt es viele Frauen. Da findest du die ganze Liste und dann sind Frauen. Tierisch viel Frauen. Ja, tierisch viel. Das nennt man die Anima. Ich finde es so komisch, wenn man sagt, dass das, man ist, vermisst sich. Man kann nicht, was man ist, sich. Ja, guckst du den Scheiß an hier. Man kann sich das gar nicht vorstellen, dass sich das, was ist, vermisst. Aber guckst du an. Guck bei dir. Es geht alles. Kann man sich gar nicht vorstellen. Aber guck, was du dir alles vorstellen kannst. Wie geht das? Guck sie an hier. Hier sitzt überall das, die Wirklichkeit und vermisst sich. Guck, überall sitzt sie rum. Da sitzt die Wirklichkeit. Überall vermisst sie sich. Es ist verwunderlich. Man könnte eigentlich lachen. Hey! Oder heute. Oder was? Oder heute. Vor Lachen, ja. Ich meine, man kann ja nicht mehr sein, als man ist. Nee? Warum fragst du dann überhaupt? Ja, weil ihr jetzt da so geredet habt. Ach du. Oh, du Arme. Wir hören jetzt sofort auf zu reden, weil sonst kommst du wieder auf dumme Ideen. Also wir sagen gar nichts mehr zu dir. Es ist nicht für dich gedacht jetzt. Du hörst einfach gar nicht mehr zu. Fertig? Sonst muss ich wieder mit dir reden. Das ist dann schlimm. Was? Du redest jetzt nicht mit mir. Ich rede nicht. Du redest jetzt mit dem Phantom. Welchen Phantom? Jetzt denkt sie, sie hat was verstanden. Das wird jetzt gefährlich. Ja? Was? Ich bin schlimm. Aber ganz schlimm. Was ist los? Lauter. Ich sag mir, ich habe echt Glück gehabt. Wenn ich hier früher begegnet wäre, hättest du mich bestimmt rausgeschmissen. Du hättest dich rausgeschmissen. Das hat sie Mutterschutz. Muttergenesungswerk. Das glaubst du aber nur so. Nee. Hier gibt es keine Beifahrscheine. Ja, noch einer, der guckt mich immer an, wie als wenn Bahnhof auf Zug trifft. Hab ich eben eine geile Werbung gesehen? Das Leben ist kein U-Bahnhof. Steht in der Was? Berliner U-Bahn. Ja. Ja. Bist wieder entkräftet. Wie entkräftet? In Berlin geht doch keiner mehr in die U-Bahn, da kriegt man doch Schläge. S-Bahn sowieso nicht. Hier geht man entweder zu Fuß oder mit dem Auto. Was? Den klauen sie dir oder was? Nee. Ich habe einen Moment lang überlegt, ob ich das mit fahren möchte. Du hast einen Moment lang überlegt? Ob ich das machen lasse, weil ich dachte, naja, vielleicht wird den Koffer geklaut. Das sind so diese, glücklichen Geschichten. Sie ist angestellt von denen, die normal Koffer klauen, weil die sitzt immer überall und sagt, weil ich lasse immer Koffer tragen und die klauen mir nie einen Koffer. Du kannst ruhig deine Koffer tragen lassen. Sie hat so eine Gang hinter sich. Das ist eine ganz schlimme da. Du bist eine Hinterhältige. Mir passiert nie was. Das sagt immer, dann sitzt so ein Brecher irgendwo, mir passiert immer nie was. In Berlin ist ganz sicher. Das kann ich nicht sagen. Ach so. Aber vielleicht sieht dein Koffer so schäbig aus, dass ihn keiner klauen kann. Ich habe ja auch nichts drin, das merken die auch ganz schnell. Das sah so leicht aus. Ich trage einen Koffer, aber da ist nichts drin. Das sind Weiber. Weihwasser. Na gut. So, noch irgendwelche gelesenen Dinger, die man. Ja. Ja. Ich habe schon dein Buch gelesen. Du hast mein Buch gelesen? Ja, dein erstes. Ach, das. Höllenfahrt und so weiter. Passiert das nur einmal? Die Höllenfahrt. Also die. Welche Hölle? Na, Karl hat das Buch nicht gelesen. Da geht es, glaube ich, darum, dass Hölle nur überwunden werden kann in völliger Hingabe, weil sie sich dann selbst erlöst. Nein, es geht um die Mahabharata. Es geht um Uishtra, den Bruder von Arjuna, der dann von Krishna in den Himmel geführt wird und dann in die Hölle und dann gefragt wird, ob da noch eine Tendenz von Vermeidung vorhanden ist für die Hölle. Und dann war aus eben was auch immer keine Tendenz mehr übrig und dann war eben die Hölle auch weg. Aber das war keine Hingabe. Einfach nur Interessverlust. Nein, das war einfach der Umstand, die Totalität hat entschieden, dass keine Tendenz da ist und dann gibt es auch keine Hölle mehr. Das ist aber nicht verdient dann oder irgendwie durch irgendeine Hingabe oder eine Akzeptanz. Es ist einfach nur die Tendenz von einem Vermeiden ist nicht da, das ist alles. Und dann gibt es auch keine Hölle. Oder es gibt die Hölle, aber keinen Vermeider. Und ohne Leider oder Vermeider gibt es zwar eine Hölle, aber wen kümmert es? Also es ist nicht das Verdienst dessen, der keine Tendenz mehr hat, sondern es ist einfach, so, es soll so sein dann oder auch nicht. Es ist nicht irgendwas, was du dafür tun kannst. Jetzt sind wir bei diesem Aha, wo Frau sagt, es gibt es gar nicht. Nee, es gibt es auch nicht, weil das ist das Aha. Ja. Dass es gar kein Aha gibt. Ja. Aber wer soll es haben? Ja. Ja, darum gibt es gar nicht. Das ist es. Aha. Aha. Ja. Das ist das eigentlich der Anfang vom Hahaha. Also der kleine Wechsel vom Drama zur Komödie. Das ist eigentlich da, wo der Leider eben die Tendenz wegfällt und aus dem Drama kommt ein Hahaha. Ha. Vorher. Was Ramana würde sagen, denn das individuelle Bewusstsein wird zum kosmischen. Aber nicht durch ein wie auch immer geartetes irgendwas, dass da irgendwas passiert ist oder irgendwas Besonderes ist. Ist einfach passiert einfach. Trotzdem, nicht wegen etwas. Das ist alles. Aber es passiert keinem. Es ist nie einem etwas passiert. Also es ist nicht, dass da irgendein Paradigmawechsel stattfindet oder sowas. Es ist einfach, irgendetwas hat sich ausgehabt. Auf einmal, ah. Also aus der Wunschlosigkeit von dem, was Wirklichkeit ist, vollkommene Wunschlosigkeit, hat sich irgendwann mal ein Wunsch erhoben. Und der hat irgendwie eine Dauer von Dasein. Und der Wunsch, irgendwann ist der verschwindet der, von allein. Der ist von selbst gekommen und von selbst geht er. Und irgendwann ist er eben ganz weg. Das ist dann, könntest du sagen, das Aha. Dazwischen gibt es dann eben einen Wunsch, nach keinem Wunsch zu haben. Aber egal, was der Wunsch sich wünscht, nach keinem Wunsch, der Wunsch hält sich so lange, wie der Wunsch sich hält. Aber nicht, was der Wunsch, was er sich wünscht und was er tut oder nicht tut, lässt den verschwinden, sondern er verschwindet eh von selbst. Er kommt von selbst und geht von selbst. Aber schon in dem Auftauchen des Wunsches ist der Wunsch immer nach Wunschlosigkeit. Schon in der Tendenz ist die Tendenz zur Tendenzlosigkeit. Von Grund auf. Also automatisch kommt er aus dem, was die Wirklichkeit ist, ein Verwirklicher, der dann eine gewisse Zeit von Verwirklichung braucht. Oder von Dasein hat. Aber die Auslaufdauer ist schon längst weg. Er ist schon beim Kommen weg. Er war nie da. Er hatte nie ein Dasein. Weil er gekommen und irgendwann mal weg ist, gab es ihn nie. Es gab immer nur die Wirklichkeit. Und nichts als die Wirklichkeit. Es ist nie was passiert. Aber das kannst du halt nicht, da gibt es keinen Prozess drin. Die Bestimmung von dem Wunsch ist immer schon die Wunschlosigkeit. Egal wie lange das dauert. Spielt gar keine Rolle, wann die kommt und wie lange die geht und was dazwischen für Tendenzen oder irgendwelche Sachen passieren oder welche Referenzpunkte du da erlebst oder der Wunsch mal weg ist, mal wieder da ist, ist verbrennt oder nicht verbrennt. Es ist schon längst weg. Bevor er überhaupt hochkommt, ist er schon weg. Es hat ihn nie gegeben. Es gab immer nur die Wirklichkeit. Und nichts als die Wirklichkeit. Jetzt und immer da. Und da gibt es kein Aha drin. Es gibt ein Aha, aber es gibt es nicht. Oder es hat keiner. Es hat nie einer gehabt, dieses Aha. Und diese ganzen Geschichten von irgendwie tiefer Depression und Deep Despair und dann von der Parkbank und Ding und dann habe ich das jetzt erfahren und Ding. Das ist alles Kinderkacke. So, als wenn es die Wirklichkeit interessiert, ob einer von der Parkbank fällt. Oder im Park spazieren geht und die Vögel pfeifen. Ich sag's nur. Oder ob irgendeiner das Licht von links nach rechts laufen hat sehen oder so. Oder der Stuhl war Licht, ich war Licht und das ganze Teppich und das Universum war auf einmal nur noch Licht. Dann frage ich mich immer, wem erzählt das überhaupt noch? Dem Licht? Wer will es dann noch wissen, wenn es wirklich nur alles Licht ist? Im Rücklicht. Und das wurde aus einem Rücklicht ein Scheinwerfer. Das arme Auto. Na, ich will nur darauf hinweisen, es ist alles automatisch. Es ist vollkommen alles automatisch. Man hört's, ja. Man hört's. Man hört's, bloß man glaubt nicht viel. Im Gedanke kommt es ja auch gleich wieder weg. Ja, und der kommt aus der Gedankenlosigkeit und verschwindet in der Gedankenlosigkeit. Da gab es nie einen Denker, weil der Denker schon aus der Denkerlosigkeit kommt und in die Denkerlosigkeit zurückfällt. Es gab immer nur die Losigkeit, die Absolutheit, die Wirklichkeit, die sich als etwas was vorstellt oder träumt oder nenn es was immer. Aufkommt. Aufkommt. Es ist so ein Punkt. Man pumpt sich einen Meister. Jeden Morgen pumpt sich der Meister auf. Das nennt man dynamisches Meistermeditation. Ich pumpe mir einen Meister. Ich box mir einen rein. Osho Meditation. Ich werde zum Osho landen. Ich brauche keinen Atlanten mehr. Ja. Man kann auch in eine Buchhandlung gehen und sich ein Meister Tubo holen. Meister-Tubo. Es gibt inzwischen auch, man hat mich eingeladen für eine Meisterschule. Es gibt da in Belgien, hat einer eine Guru-Schule aufgemacht. Also wie man sich da vorne hinsetzt, wie man das arrangiert und wie man dann eben das, was man erfahren hat, auch verkauft. Es ist nicht gelogen. Nein, die wollten mich einladen, so als für Leute, die auch die Erfahrung gemacht haben, wie man das dann am besten rüberbringt. Hast du mich bei einer Kiste? Ich habe mich totgelacht. Vor 2 Jahren in Amsterdam kam sie mit der Geschäftsidee. Ich brauche dann noch einen, der mir dabei hilft. Da gab es einen anderen Freund, der hat vor 8 Jahren schon Satsang-Vorbereitungskurse gegeben. Wie bereite ich mich auf Satsang vor? Satsang Preparation. Es gibt alles, ich sag's dir. Ja, nur so ein. Wie setze ich mich vor dem? Wie präsentiere ich mich dem Meister? Wie formuliere ich die Frage? Mit welcher Einstellung begegne ich dem Meister? Dieser ganze Scheiß. Was sind die Kriterien, wenn ich meinen wahren Meister finde? In welcher Demut verfalle ich mich dann? Oder falle ich sofort um? Oder? Oder öffnet sich meine Börse von alleine? Zahle ich mit offenem Herzen? Oder zögere ich noch? Habe ich noch, was kriege ich dafür im Kopf? Oder habe ich schon die Hingabe in der Tasche? 12 Fehler, die Sie sich sparen können. Ja. Vielleicht sollten Sie sich vorher mal ein Video angucken. Oder ein Buch lesen oder schon mal reinhorchen oder reinfühlen, so Reinfühlungskurse. Wie fühle ich mich in meinem Meister? Oder mein Meister, wie fühlt sich mein Meister in mir? Wer pumpt mich auf? Wo? Ja, da meditiert man ja auf den 3. Patriarchaten von links. Oder? Das ist nicht besser. Das ist nicht besser. Ob ich jetzt auf die Untertasse meditiere oder im 3. Patriarchaten aus dem 6. Jahrhundert von der linken Dynastie. Und dann denke, der kommt dann aus seinem jenseitigen Reich und hilft mir bei meinem inneren Weg. Das ist so eine Geschäftsverhandlung mit dem 3. Patriarchaten aus der 3. Reihe da hinten. Komm. Ist alles so wie Managerberatung oder so. Wie manage ich mein Sucherdasein? Wie vermeide ich den Fehler, beim falschen Guru aufzuwachen? Weil man sollte bei einem aufwachen, der schon bekannt ist, weil der könnte einem dann in der Linie helfen. Wenn es bei so einem Unbekannten irgendwo an der Straße ist, wer will das wissen? Dann muss man sich einen einfallen lassen. Zumindest soll er ein indischer Sadhu gewesen sein, nicht irgendein Bettler von hier, von der Fußgängerzone. Das ist dann nicht gemeint. Jeden Fehler hätten Sie vermeiden können. Ja. Hätten Sie nur zu meinem Kurs, das kostet auch nur 250 Euro für 3 Stunden mit 2 Stunden Vorbereitung. von hier. Meistens kosten die Sachen nämlich mehr, als wenn du dann so. Hier die ihre Werbung stehen. Ach, die PowerPoint. Weiter. Ich bin schon am Teaching. Was? PowerPoint. PowerPoint? Wie man das macht. Supermarkt. Genau. Das Beste ist, die Zigaretten in Salzsäure rein. Und dann in die Zigaretten rein. Das ist dann nicht die PowerPoint. Nicht rauchen in einer Sekunde. Ich wäre da schon sehr drastisch. Da kommt dann eine Radikalität in mir auf. Ja, eine Ratti, ne? Ratti, ich ratifiziere dich dann. So, meine Damen, meine Herren, noch irgendwelche Vorschläge? Ja, noch wen? Etikette. Ist das, wenn man Etikette hat, ist man an die Kette gelegt oder so? Ne? Ist das die Etikette? Ja. Inzwischen hat er seine Technik verändert, jetzt macht er Tantra-Kurse, weil da kommen mehr Leute. Der wandelt einfach sein Ding. Ein Freund von mir in Holland, die Holländer sind immer sehr geschäftstüchtig. Oder wie rasch gehst du dahin, wenn du wirklich denkst, du brauchst noch ein paar Erlebnisse? Ja, aber in der Richtung, ob das ist dieses Erlebnis. Kennst du das? Da stehen dann 50 Jungs und 50 Mädchen und dann kommt immer einer vor dir oder du gehst vorbei und dann stehen alle da entweder so, so oder so. Ja, für die Nacht. Ja, ja, ja. Das ist jeden Tag der Dings. Du musst, und wenn du das zu lange so gemacht hast und hast den nicht hochgekriegt, dann wirst du da verdonnert, dass du einmal eine Nacht mit fünf gleichzeitig musst. Ja, ich sag nur, wenn du solche Erlebnisse brauchst. Aber du warst schon mal da. Nein, ich höre. Ich höre mit meinen Ohren, sind immer sehr aufnahmbereit. Ja. Hab ich verpasst. Hast du eine Ahnung? Mit dem Ohr am Pulsdetz. Was? Mit einem Ohr am Pulsdetz. Du musst nur mit Christa mal reden, was die alles erlebt hat. Das haben wir in Düsseldorf bei der Kunstzeit, das Sodom und Gomorra, da war jede Party. Boah, Gott, oh Gott. Darf man gleich dran denken. Puh, Alpier, was Alpier alles schafft, ich sag dir. Ja, Alpier macht dich echt fertig. Du weißt gar nicht mehr, wo du liegst. Geschweige denn wie? Und mit wem? Diese 3B, die 3B-Frage. Wo, mit wem und warum? Was mache ich überhaupt? Naja, egal. Schlimmer mal was? Du machst doch ganz furchtbare Musik. Wer sagt das? Warum? Auch nicht, weil ich mache. Ich habe das auch nur gehört. Von wem? Ja. Kannst du wieder kaufen, das ist gerade vor 6 Wochen, vor 4 Wochen rausgekommen in Hamburg wieder. Läuft gut im Moment, besser als vor 20 Jahren. Okay. Ja, überall im Radio, in England, überall in Kritiken. Ich bin echt, ich muss bald nicht mehr hier diese Veranstaltung machen. Einfach nur noch vom GEMA leben. Jetzt, auf einmal schreiben sie, vor 20 Jahren war er seiner Zeit, waren sie ihrer Zeit zu weit voraus. Jetzt. Oh. Naja, passt auf. Demnächst kommt Ersatz 3. Ja. Wo ich nochmal fragen kann, Yuji, kannst du dir noch was sagen? Weil der war mir ein bisschen. So, okay. Der ist auch nur. Was? Ich muss sagen, ich habe mir ein bisschen Angst gemacht, aber die gehen auch wieder ran. Nein, der macht mir keine Angst, das war der harmloseste überhaupt. Nee, der war ganz schön krass. Gar nicht. Wenn du den erlebt hast, wenn du da, ich war vor 16, 17 Jahren, war ich mal ein paar Stunden, das war, ich habe nur noch gelacht. Der also war so harmlos. Ja, ja. Verrückt. Der war normaler als alle, die bei ihm rumgesessen haben. Der hat auch nur rumgeschrieben. Na und? Das ist nicht, das ist doch normal. Komm mal, sei du mal bei meiner in der Kneipe gewesen, in meiner Jugend. Da war nur Schreierei, von morgen bis abends. Meine Oma, mein Vater, meine Mutter. Dann das Schreien mit den Tieren, mit den Bullen. Da war doch auch, also in der Kneipe, dann im Bauernhof. Es wurde nur geschrien, weil alles war so laut. Also da war Unuchi aber ein kleiner, harmloser. Ja, weil der war mir so düster. Er hat so düstere. Düster? Ja. Der hat einfach gesagt, wie es ist. Nein. Nee. Ja, der hat gesagt, Scheiße ist Scheiße. Ich weiß nicht. Alles nur Barking Dogs. Alles nur bellende Hunde. Alles, was man sagen kann, ist ein bellender Hund, der in den Nachthimmel jault. Das sage ich genauso. Nein. Ja, ist so. Sei ein Werwolf so. Der sich ständig wehren will gegen andere Wölfe und dann jault er rum, wenn er sich mal gebissen fühlt. Und sonst bellt er vor sich hin. Nee, da bin ich. Also mit ihm, da war der, einer der wenigen, wo es okay war. Das ist wirklich sehr, sehr rar. Aber er ist auch gestorben. Ja, hat er auch gesagt, dass er gestorben ist. Ob okay oder nicht okay, ist auch gut. Er hat zum Beispiel gesagt, man wird automatisch impotent als Mann. Was? Nach dem A. Hat er? Steht geschrieben. Also, nein, es gibt ja keinen Mann mehr, der eine Potenz hat. Nee, du hast das aber, anders verstanden. Du hast es falsch verstanden. Er hat gesagt, so trocknet alles aus. Ach, Blödsinn. Der hat gelogen, wenn er den Mund aufmacht. Der hat auch gesagt, einer, der das A und nach dem A stinkt die Unterhose nicht mehr. Dann haben alle die Frauen da rum, die zum Waschen, die Dingsen, haben alle gelesen. Da habe ich gesagt, hier, Yuji, da riech ich aber noch was. Ja und? Man kann viel, das ist, meine Güte, der hat über alles Witze gemacht. Und wenn er gesagt hat, nach der Erleuchtung und das und so, dann hat er Witze drüber gemacht. Genau wie gesagt hat, der Premierminister von Indien ruft mich jeden Morgen an. Weil dann wissen wir, was er machen soll. Genauso hat er gesagt, nach der Erleuchtung ist die Potenz weg. Und dann hat jeder geguckt, habe ich noch? Und jeden Morgen bei der Morgenleitung, oh nee, ich bin immer noch nicht. Ich habe noch ein bisschen. Teilweise bedeckt. Du darfst nicht mehr. Bleibst du wohl weg. Der erleuchtet einen Schlag. Er hat einfach seine Zuhörer dermaßen verarscht, ich sag's dir. Echt? Ja, aber echt. Das kam mir so rüber, als wäre der. Ja, aber nur für solche, die so zuhören wie du. Ja. Er hat früher. Nee, irgendwann habe ich auch rausgefunden, ist auch nur. Die Mystik der. Danke. Das wird mir nie wieder vergessen. Regt die Uni auf und sagt, was ist Quatsch? Ich meine, was das für ein Spaß ist, du erzählst was und da sitzt wirklich, wirklich einer, der glaubt dir so einen Scheiß. Das muss doch so einen Spaß machen. Du erzählst da. Du könntest auch sagen, nach der Erleuchtung hast du keine krausen Haare mehr. Ja? Ja? Da gibt es dann den Witz, wo haben die Frauen die krausesten Haare? Was? In Afrika. Die haben alles geklaut, ne? Auch die Potenz da unten. Die Negerkraut. Wir sind so politisch korrekt heute hier wieder. Ja, ich sag dir. Er hat sich wirklich über diesen ganzen Scheiß Standards der Erleuchtung hat er sich dermaßen lustig gemacht. Das war, ist echt zum Brechen. Ist echt super. Und die Leute haben ihm das geglaubt, weil er war so, so ernsthaft überzeugend in dem Moment wahrscheinlich, oder? Weil er, er war einfach immer so wie so ein alter Opa, der nur noch meckert. Aber hinter ihm schon gemeckert. Ja, ja, aber so war er halt auch schon, als er jung war. Ja. Also aber wenn du da warst und hast den gesehen, da war so viel Zartheit, ich sag dir. Ja. Oh, der war so zart. Und freundlich. Wunderbar. Das ganze vorne war wirklich nur um diese sogenannten, die aufs Äußerliche achten, wegzujagen. Einfach nur weg mit dir. Wenn du nicht hinter Dinge schauen kannst, wenn du hier kommst, dann brauche ich dich auch nicht. Also erstmal so raus hier mit dir. Ich versuche, aber ich schaff's nicht so gut. Ich red auch viel. Ach komm, das ist schon viel besser geworden. Es flutscht doch schon langsam. Oh. Ich habe mal hier ein Video gesehen, das ist 2007, da warst du in Indien mit Glatze und so, da hast du auch richtig durchgehauen, ne? Nur auf den Kopf. Ich geht auf. Kommt nur auf die Stimmung an. Aber ich wechsle so viel. Ich halte das nicht durch. Jeden Morgen, wenn ich aufwache, wache ich anders auf. Es ist so ein Scheiß, ja. Oh Mann. Hoi, hoi, hoi. In Tiro sitzen jetzt alle rum und sagen, wer nicht mit 15 und dann in der Höhle sitzt für 20 Jahre und nie eine Frau hat und so, der kann es eh nicht sein. Das ist auch wieder so ein Beispiel. Ramana wird als Banane für Erleuchtung hingegeben. So muss es sein. Und wenn es nicht so ist, dann ist es wirklich nicht. Das ist wahrscheinlich über Facebook so. Ne? Die treffen sich jetzt über Facebook und. Ne, die sitzen in Tier, die sitzen am Berg in der Teestube und saufen ihren scheiß Scheider, der halb Chemikalien in sich trägt und versauern langsam in sich, aber reden über, wie Ramana zu sein hat, wie er leuchtet zu, und wie es zu sein hat, wenn einer über es weiterspricht. Die ganzen Päpste sitzen da im Scheißhof und unterhalten sich über die wahre Lehre. Und wie ein Meister. Das ist dann so ungefähr, ein wahrer Meister darf keinen hochkriegen. Kein Meister mit einem. Der darf keine körperlichen Empfindungen mehr, was auch immer. Und solange da noch ein, wie auch ein, was auch immer. Aber eigentlich müsste es andersrum sein. Was? Eigentlich müsste es andersrum sein. Andersrum. Mit Dauerständer. Auch gut. Wir sind ganz verwirrt. Das ist anders für die andere Idee. Konzept. Kannst ja mal ein Buch drüber schreiben. Du wirst ein Schirmherr. Vom Schirmständer. Naja, gut. Nee, es gibt so viele Regeln und Ideen, wie es so sein wird und was und so, wie es Meister und Schüler oder Menschen gibt. Verrückt, ne? Und die Wirklichkeit lacht sich tot darüber. Im Hintergrund. Über den ganzen Scheiß Konzepte, die da gebaut werden, gebastelt werden, wie was zu sein hat, wenn das und das überhaupt sogar das Aha wird zum Konzept. Und dann fragst du dich, ist das Aha schon jetzt passiert? Und was ist nach dem Aha? Bin ich jetzt immer noch so? Es dürfte doch gar nicht mehr so sein, wenn es dann so wäre und so. Verrückt, ne? Ja, hat noch einer irgendwelche tragischen Konzepte in sich? Was denn? Man kann ja nicht ständig die Hände auf den Beinen verweilen lassen, ne? Doch, könnte ich verweilen. Auf den Beinen? Überall, hinter den Beinen. Schambein. Geht alles. So. Jojo. Ich weiß nur, das, was die sogenannte Wirklichkeit ist, kennt keine Regeln. Und hat auch keine Regeln, wie es zu sein hat. Bestimmt kein Konzept wie was auch immer. Was für Konzepte, ist echt zum Brechen. Die Etikette. Ja, gut, noch diese Seite jetzt aber. Hamburg. Nichts mehr. Na gut. Da vielleicht was? Ne. Na gut. So, ja. Jetzt steht schon auf, hat die Schnauze voll. Ja, kein Wasser mehr. Trinke ich auch einmal was. Sehr. Zu viel Wasser. Was? Du hast zu viel Wasser. Ich hab doch eine Pulle in der Hand. Das ist auch mein Haus. Wie weißt du eigentlich, dass es eine Tief-Tief-Flach gibt? Es gibt doch den Traum, es gibt den Tief-Flach und den Tief-Tief-Flach. Und ich will schon ein bisschen weisen. Haben wir das schon mal gehabt? Nee, die Frage hat noch nie. Verplatter. Heute noch nicht. Heute noch nicht. Ich könnte dir bestimmt 50 Gelegenheiten vorführen, wo du diese Frage gestellt hast. Ich glaube, die Demenz ist doch schon. Es geht darum, wie wird es definiert als Tiefstab? Das hat die Frage noch nie getan. Herr Meier. Was ist der Unterschied zwischen Tief- und Tief-Tiefschlaf? Ja, der Tiefschlaf ist der Unterschied zwischen Tiefschlaf, Schlaf und da und was auch immer, Tag, Wachsein. Es gibt Unterschiede, aber die Natur des Schlafes, der Tief-Tiefschlaf kennt keinen Schlaf. Die Natur vom Tiefschlaf ist der Tief-Tiefschlaf und der kennt keinen Schlaf. Der kennt sich selber nicht. Das wäre das Wachsein des Wachseins oder das Hier des Hiers, das Jetzt des Jetzt, das wäre das, wie der Tief der Tiefschlaf. Die Abwesenheit, eine Anwesenheit von einem, der weiß, was Schlaf oder nicht Schlaf ist. Diese vollkommene Ahnungslosigkeit von Sein. Das ist, da rutscht keiner rein. Vor allem du rutschst da nicht rein, du rutschst weg, Junge. Da rutscht man rein. Nein, nein, nein, nein, nein. reingeschlittert. Wenn, da bin ich mal wieder ein Tief-Tiefschlaf und weiß gar nicht, wo ich war. Mann. Guten Rutsch auch. Er macht seinem Namen richtig Ehre. Platon. Rutscht immer aus. Und die Frage hat er wirklich schon 50 Mal gestellt. Ich verspreche es euch. Da kann jeder hier, der da, also Landit war, kann bestimmt bis 45 zählen und ich bis 50. Ich bin wirklich der Schlechteste überhaupt. Guck, nach 10 Jahren. Die gleiche Frage. Jedes Jahr 5 Mal. Ja. Das freut dann immer wieder. Aber das hat Detlef gemacht heute wieder, nicht Platon. Meistens kommt er so mit Sommerfahren oder Eckart Tolle hat doch was, meint er denn an mir, das kann doch nicht so sein oder so. Er möchte gern, dass man Meister zerstört, weil er hat gesehen, dass die alle... Ne, Vater? Das ist so deine Hauptbeschäftigung. Man hat mich so angelogen das ganze Leben lang und dann möchte ich zurückschlagen. Die Rache des Platons. Und mich benutzt er als Waffe. Er holt sich bei mir immer so Ratschläge. Wie kann ich die Gumbus fahren? Er kommt eigentlich nur, damit ich ihm Zündstoff gebe. So. Neues Material, wie er bei seinen Frauen dann wieder angeben kann. Ne? Penate. Penate, Renate. Penatencreme, das war die Rettung mal unserer Familie, fällt mir gerade ein. Weil Penatencreme, seitdem mein Vater damals Penatencreme mit Füßen gemacht hat, standen die Füße nicht mehr in dem Stiefel. Weil die halten das Wasser zurück. Das war ein Wunder. Das war 15 Jahre, haben wir den Gestank aushalten müssen. Und auf einmal hatte irgendwem ihm gesagt, nimm doch mal Penatencreme. Dann nahm der Bananencreme und es stank nicht mehr. Ein Wunder. Der hat abends beim Fernsehen die Stiefel ausgezogen und wir konnten sitzen bleiben. Stein jetzt auf einmal war bis zum Ende sehen. So weit die Füße tragen. Das sind immer so Stichworte, man hört Penatencreme. Gott, oh Gott, oh Gott. Was hat man nicht schon alles? Also wenn einer dieses Problem hat, es hilft. Oder wenn ein Partner möglicherweise das Problem hat, man könnte ihm den Ratschlag geben. Penatencreme. Das hilft bei Babys und auch bei Schweißfüßen. Ich glaube, ich kaufe die Firma wieder, die Aktie. Penatencreme. Heile Selassie. Penatencreme. Das hilft vielleicht auch als Antibabycreme oder so. Hält die Flüssigkeit da, wo sie hin soll. Man müsste das mal ausarbeiten. Wie dick Spachtel. Man braucht eben nur irgend so, der spinnt das sofort in uns endlich. Ja? Das ist halt ein praktischer Mensch. Ja. Er kocht nicht nur gern, er spachtelt auch. Ja. Oh, oh, oh. Naja, Spaß. Spaß an der Freude. Ja, noch was aus der Erleuchtungsecke. Ja. Hast du noch was? Nee, du. Ja, du wieder. Bevor gesprochen wird, wird abgeklopft. Zu spät. Zu spät. Was? Für die Frage. Wieso? Wollten nur mal sondieren. So abklopfen. Abklopfen. Ob das Feld frei ist. Jetzt will man Gutes sagen. Nur Ausdrücke. Oh, oh, oh. Montagabend. Morgen ist wieder Dienstag, habe ich gehört. Ich bin jetzt schon bedient. Du weißt, warum er Dienstag heißt, ne? Ja, was jetzt? Dann musste, am Dienstag musste man immer den Fürsten, das ist der Tag des Fürsten, da musste man für den Fürsten arbeiten. Der Dienstag. Ein Tag in der Woche gehörte dem Fürsten. Außer Karl. Wenn man Karl war, war man frei. Das nennt man freier Mann. Der war, für den gab es keinen Dienstag. Da war es nur der Tag nach Montag. Ja, wenn ihr keine Fragen habt. Ja. Ich habe schon meine Technik. Ich zeige euch mal nur, wie es in dieser Rübe vor sich geht, normal. Ja, wollt ihr den? Das hält, glaube ich, nur, das hält nur Karl aus. Karl hält nur Karl aus. Ständigen Karlauer. Ja, ja, so, jetzt nochmal. Das war jetzt der kleine Karl. Jetzt schiffen wir mal wieder zum Großen. Der niedere Karl. Der höhere Karl, der untere Karl, der seitliche Karl. Ich sagte, es gibt so viele Karls. Ganz Karl. Ganz Karl. Die ganz Karl, gibt es die auch? Die ganz Karl. Die Ente Karl. Hä? Was? Du erfährst dich als Mensch im Moment. Stell dir vor. Dümmer geht nicht. Ja, dümmer geht nicht, aber es ist doch eine Grenze. Was? Grenze, das ist schon zu Ende, oder? Was ist das? Das ist doch eigentlich zu Ende, weil wir irgendwo angefangen haben. Was seid ihr? Ich bin schon zu Ende, weil ich irgendwo angefangen habe. Du bist schon jetzt eine Ente? Ich will nicht mehr. Ich habe so der Gedanke, wenn ich irgendwann anfange, und Ulrike hat ja irgendwann angefangen. Ulrike? Die Ente Ulrike. Michael, die unendliche Ulrike. Gibt es Wer sagt das? Sagt das jetzt Ulrike? Ja, Ulrike denkt ja meistens. Sagt Ulrike, es gibt keine Ulrike? Nein, ich sage, Ulrike denkt immer, dass es sie gibt. Ja, und wer denkt jetzt, dass es sie nicht gibt? Michael. Also die eine Ulrike denkt, dass es Ulrike gibt. Und die andere Ulrike sagt der Ulrike, dich gibt's doch gar nicht. So redest du mit dir, ne? Ja. Die linke Hälfte redet mit der anderen Hälfte ein bisschen anders. Und dann kommt noch die untere Hälfte. Mit wie vielen Ulriken wachst du morgens auf? Hast du schon mal gezählt? Naja, erstmal nehme ich wahr, das war nichts. Die Wahrnehmungs-Ulrike? Ja. Ah, und was kommt dann? Die Pipi-Ulrike. Dann kommt die am Spiegel vorbei, die Ulrike. Dann kommt die möglicherweise Schauer-Ulrike. Vielleicht Schauer heute, muss ich heute noch raus? Na, ich glaube nicht. Ich gehe mal gleich zur Toilette und wieder ins Bett. Und dann kommt Ulrike, manchmal die esoterische Ulrike. Ulrike, dich gibt's doch gar nicht. Dann ruft die Freundin Helga an und sagt, Ulrike, bist du da? Nee, ich glaube, ich bin gerade im Esoterischen. Ruf mal eine Stunde wieder an, dann bin ich wieder die Pipi-Ulrike. Dann können wir uns wieder über die... Es passt gerade nicht. Ich bin gerade nicht zu Hause. Ich bin gerade die Begrenzte. Ruf mich mal an, wenn ich die unbegrenzte Leitung habe. Flatrate. Ich brauche langsam eine Flatrate hier. Ja, hast du schon. Das nennt man, als Quasselstrippe muss man auch eine Flatrate haben. Ich habe meistens keinen zu drehen, deswegen rede ich schon mit dir jetzt. Die Ersatzstrippe hier. Aber für den Eintritt hättest du ja schon eine lange Leitung anlegen können. Das ist nie zu spät. Okay. Reden Sie mit Karl. Ich muss doch die Couch hinlegen hier stellen. Crouching Tiger. So, war noch was? Nee. Mit welcher anwesenden oder abwesenden Ulrike rede ich denn gerade? Das ist die freie Auswahl. Ja, kannst du eine aussuchen. Welche fühlt sich denn gerade angesprochen? Die Stumme? Die Stumme. Die versteckt sich immer, die fällt kaum auf. Weil ich habe immer mit Leuten, die reden, meistens sage ich gar nichts und reden dann den ganzen Abend. Die haben so einen Eindruck von sich, als wenn die nie reden. Deshalb reden sie ja so viel. Das liegt an mir. Es liegt immer an mir, ja. Oder was? Soll ich mir jetzt was drauf einbilden? Nee, kannst du aber. Oh, es liegt an mir. Ich habe ein Anliegen. So, hier noch was. Anton. Anton hat eine neue Scheibe. Anton ist auch Cellulist. Wie heißt die Gruppe? Toscher. Toscher. Was heißt das? Dosha. Keine Ahnung. Dosha. Dashan. Oder Dashan. Keine Ahnung. Achso. Aber shallow. Dosha. Gefüllt, ein gefüllt, gefühlvolles Cello. Na gut. Ja, noch was auf dem Sofa. Österreich ist stumm. Tja, noch an der Fensterreihe irgendwelche. Gisela, du redest sonst immer so viel. Sonst komme ich nie zu Wort, wenn du da bist. Ausnahmsweise ist halt mal anders. Ah. Ausnahmsweise redest du heute nicht so viel. Na gut. Die Herren. Was? Ich auch. Oder? Sobald man drüber nachdenkt, ist wieder weg, ne? Scheiße. Es war nachhaltig. Bitte? Es war nachhaltig, die Freude. Die hält alles. Die hält, was sie verspricht, oder? Ja. Ja, wenn es die... Es gab die, aber keine Versprechung. Nee, aber die hält, was sie verspricht, weil sie es nie versprochen hat. Weil sie verspricht nichts und darum hält genau, sie alles. Halt. Ja. Also hält sie, was sie verspricht. Genau. Die Freude. Das ist die nominale Freude. Nicht die kleine Untertasse, Obertasse Freude. Die luftlose Freude. Ja, die Atemlosigkeit. Ja, ich meine so. Das, was nicht atmen muss. Das nicht der A-Ton oder der B-Ton, der Beton, der Grundton. Na gut. Ja, noch irgendein Eierkuchen zu Ostern. Gefüllt oder ungefüllt. Likör. Ein gekörtes Ei. Ist das ein Likör? Ich glaube, ich gehe nach Hause. vielleicht nochmal zu. Ja. Zum Verbrennungsprozess, du hast ja auch gesagt, das ist alles in den 70er und 80er passiert und dann passiert nichts mehr. Aber vorhin hast du auch gesagt, ich würde noch leiden weiterhin. Ja, wie ich gesagt habe, der Leider ist verbrannt, aber das Leiden hört nicht auf. Leider. Oder was auch immer. Aber das ist das Verbrennen des Leiders, dass das Leiden nicht aufhört. Das Schlimmste, was du dir nicht vorstellen möchtest, dass das Leiden nicht aufhört, lässt den Leider verbrennen. Also das ist eigentlich das, was du dir wirklich nicht vorstellen kannst, dass das schlimmste vorstellbare Szenario, das Leid nie aufhört, den Leider verschwinden lässt. Und dass allein die Hoffnung, dass Leid mal aufhört oder ein Prozess hat, dass Leid mal verschwinden kann, den Leider natürlich ständig füttert. Und dass der Leider diese Hoffnung braucht, dass es irgendwann mal endet. Aber in dieser Endlosigkeit von Leid hält sich kein Leider. Das ist das kalte Verbrennen des Leiders. Das ist gar kein Brennen, das ist total cool. Also das kälteste Feuer, was du dir nicht vorstellen kannst. Also die absolute Coolheit des Seins. Das wäre aber umgekehrt mit der Freude ja genauso. Ja, ist die Freude das Gleiche. Das ist auch gleich, wie man sagt. Man kann es, ich nenne es meistens Unterhose. So ist es. Für dich. Underwear. Also das, was kein Gewahrsein braucht, um zu sein, das ist Underwear. Also das Gewahrsein des Gewahrseins, was dann die Unterhose des Gewahrseins wäre. oder was auch immer. Man kann es, man muss es nicht benennen. Es gibt viele Namen, aber eigentlich trifft nichts. Das Treffendste war eigentlich immer und wird immer sein, der Frieden, der keinen Frieden braucht. So als Paradox. Freude ist schon eine Nuance von Geschmack. Frieden ist so die Abwesenheit von Notwendigkeit von Frieden. Also Frieden, der gar keinen Frieden kennt oder Frieden braucht oder weder anwesend noch abwesend ist. Also die Hinweise sind vielfältig, aber scheinbar ist Frieden doch immer das Treffendste. Deswegen frage ich mich auch oftmals, warum gibt es Krieg? Was soll das überhaupt? Was ist der Tod und das Leben? Nee. Was ist das alles? Den Krieg gibt es, weil die Tendenz zum Frieden da ist. Aus dem Frieden kommt die Tendenz zum Frieden, aber die Tendenz zum Frieden möchte Frieden schaffen. Und Frieden ist aber nicht schaffbar. Und weil der Frieden Frieden schaffen will, führt der Krieg. Aber auch der Frieden, der Krieg führt, ist Frieden. Also es gibt nur Frieden. Aber die Erfahrung von Frieden, wo Frieden sich erfahren will, erfährt es sich im Krieg. Also die Verwirklichung der Wirklichkeit ist Frieden sich im Krieg erfahrend. Im Versuch, sich zu kennen, im Versuch, sich zu schaffen, führt es Krieg. In allen Variationen, von allen Ecken. Aber die Intention aus dem Frieden ist immer eine Intention zum Frieden. Aber in 7 Milliarden Fällen von menschlichen und von, geschweige denn von allen Tieren und was auch immer, gibt es jede Intention von Frieden. Und jede Intention ist die Intention von Frieden. Aber die kämpfen immer gegenseitig, gegeneinander. Und weil jeder hat eine andere Ansicht vom Frieden und seinen Frieden. So ist es ja auch bei Freundschaft. Überall. Sogar in dem einen hier, kämpfen. Ja, der innere Kampf. Der innere, mein Kampf, fängt morgens an. Mein Kampf um Frieden. Und da gibt es halt viele, wenn ich sage viele Karls, dann meine ich das. Da gibt es Millionen von Karls, verschiedene Tendenzen von Ansichten von Frieden. Und wenn die gerade mal alle ein bisschen in Harmonie sind, dann denkt man schon, man hat es geschafft. Ha, ha, ha, ha. Und dann kommt irgendwie so ein anderer Kasper wieder aus irgendeiner hinteren Ecke und möchte seine Idee von Frieden wieder durchsetzen. Und schon bist du wieder am Mein Kampf. Der Harmonisierung im Inneren. Dann denkst du mit Lieben, ich liebe alles, was kommt und auch im Inneren, ich liebe das alles. Aber nichts schafft das. Der Kampf geht weiter. Und du musst sein können, was du bist, mit und ohne Kampf. Und du bist das. Und das ist dieser Tiefschlaf. Da, wo du bist, ohne zu sein. Also ohne kennendes Sein. Wo das Wissen Wissen ist, ohne zu wissen, dass es weiß. Und aus diesem wissenslosen Wissen, dieser Wissende erscheint, der natürlich immer verschiedene Ansichten von Wissen hat. Und dem Wissen stimme ich dir zu. Ja. In der Freude, in dem Frieden stimmen wir uns alle zu. Aber in dem Weg dahin ist alles unterschiedlich. Naja, weil da scheinen sich, es gibt oder viele Tote. Ja, und, das nennt man, da scheinen sich die Geister. Ja. In diesem Geisterreich von Sein, wo alle Geister nur rumgeistern, da scheinen sich die Geister in der Idee, wie man Frieden erreichen kann. Hier in diesem Raum, innerlich, in Nationen, in Universen, überall gibt es diesen Geist, der sich verschieden zeigt und in seiner Verschiedenheit begeistert auch seinen Frieden losgeht und immer natürlich Recht hat. Und jeder Soldat ist kämpft für den Frieden. Absolut. Egal wen du fragst, jeder kämpft für den Frieden. In jeder Beziehung. Ich will doch nur Frieden mit dir. Aber wenn du das und das weitermachst, dann gibt's Krieg. Damit wir Frieden haben. Aber mein Frieden, wie ich denke, der sein hat. Also dieser Besitzer von Frieden, der macht immer Krieg. Und das, der kann nicht anders. Dieser innere Faschist, der immer besser weiß, wie Frieden zu sein hat, als Frieden selbst. Den kriegst du nicht weg. Das ist Phantom, ist dieser Referenzpunkt, der dann auftaucht, dieser Standpunkt, der ist unvermeidlich. Und jeder Standpunkt kämpft gegen alle anderen Standpunkte. Aber alle Standpunkte sind Standpunkte des Friedens. Shanti, Shanti, Shanti. Und dann ein Shanti kämpft gegen das andere Shanti. Shanti, Shanti, Shanti. Shanti. Wenn du nicht ruhig bist. Frieden. Jawohl, Frieden. Was Frieden? Was meinst du mit Frieden? Schon hast du eine Diskussion über Frieden. Und wenn es zur Wahrheit kommt, wird es noch schlimmer. Dann wird es eine Religion. Meine Wahrheit, deine Wahrheit. Was ist jetzt wahr? Gott, oh Gott, oh Gott. Es gibt einen schönen Film, der Sieben Samurai, oder irgendwie, nee, wie heißt, wo in Japan, ein Japanischer, wo ein Verbrechen geschieht und dann die ganzen Zeugen und jeder sieht einen anderen Film, die anderen Wahrheiten. So ist es ständig hier. Wenn du einen von denen fragst, was heute hier passiert ist, du hast so viele wie hier sitzen, verschiedene Ansichten, wie es war und was ich gesagt habe, sowieso. Das behält eh keiner. Das Einzige, was ich nicht vergessen werde, sind die Füße deines Vaters. Ja, das ist die banalste Aussage. Den behält man. Ja. Das Penatencreme werden wir nie wieder vergessen. Penatencreme bleibt für immer im Gedächtnis. Wenn sie die Werbung geben soll. Dann bleibt noch die Frage, wo geht, wenn das Wasser nicht raus kann auf den Füßen wegen der Penatencreme? Man kriegt möglicherweise dicke Füße. Aber man schläft ja wieder abends, dann kann es wieder dahin wandern, wo es morgens rausläuft. Physik. Die hat Fragen. Was? Wieso hast du das nicht wahr? Ja, das sind die wichtigen Fragen. Da gibt es nur eine Sache. Probieren. Hier, das hilft nichts. Du musst dich einfach mal einschmieren, Gummistiefel. 7 Tage zubinden. Ja, wie heißt es? Probieren geht über Studieren. Das ist so, als wenn du dir einen Entenbraten denkst. Denk dir mal ein Brötchen. Dann fragst du, ja, wie soll das denn schmecken? Aus dem Elend, das ist doch furchtbar, das kann doch nicht sein. Und dann backst du es, ach, ist ja nicht so schlecht. Gott, oh Gott, oh Gott. Mit Männern und Frauen sollte man das nicht unbedingt übertreiben. Probieren geht über Studieren. Man sollte das schon mal sich vorher ausdenken. Rauskommen könnte. Da soll. Den was? Nee, nein, eigentlich macht man sich nur Gedanken, wie schwierig es ist, sich wieder von dem Arsch zu trennen. Nee, das ist wirklich die grundlegende Frage, bevor man mit wem zusammenkommt. Wie einfach geht es, sich wieder zu trennen? Könnte es wehtun? Dann lässt man es tun, kann ich eh. Man will ja keinen verletzen. Genau. Das ist ja das Schlimmste. Was? Man verletzt sich dann immer schön selbst. Kann man doch gar nicht. Aber der andere, dass man dahinter nicht schlafen kann, weil man ein schlechtes Gewissen hat, das ist das Schlimmste. Selber interessiert einem doch nicht. Da weiß man, da kommt man rüber weg. Aber der andere vielleicht. Man nimmt sich ja so wichtig, dass man so wichtig ist, dass der andere unter einem leiden könnte. Dann fragt man sich vielleicht und möglicherweise, wenn einer anders Frau gesagt hat, wenn der nicht leidet, wenn ich ihn verlasse, dann nehme ich ihn auch nicht. Es gibt solche und solche. Ja, probieren. Ja, das ganze Leben ist Trial and Error. Versuch und Irrtum. Der Irrtum bleibt immer übrig. Das ist das Größte. Der Irrtum. Du verirrst dich sowieso. So. Also, jetzt haben wir Irrtümlich schon wieder 7 Minuten zu lange gemacht. Wer hat denn dann der Uhr gedreht? Ist das denn wirklich schon so spät? So. Liebe Liebenden. Ja, weil es mal so richtig esoterisch. Nein, das ist doch nicht esoterisch. Das war Wanda, diese, wie hieß die da? Diese transsexuelle irgendwas da. Lilo Wanda. Liebe Liebenden, das war doch über diese Pornosendung da. Na, hör mal, das ist doch nicht esoterisch. Über St. Pauli, die Ritze. Das ist über, hier, als wenn du in Berlin Rolf Eden hier zum Frühstück hast. Mit seinen Freundinnen. Was? Ich hab lieber Kaffee zum Frühstück. Ja. Was? Ich hab lieber Kaffee zum Frühstück. Mit Kaffee natürlich. Was habt ihr denn gegen Rolf Eden? Ist echt ein netter Mensch. Immer diese Vorurteile. Ihr kennt den noch gar nicht. Man nennt einen Namen und schon reagieren sie falsch. Das nennt man Liebe. Jetzt ist Christa sogar wieder wach. Kaum sage ich Rolf Eden vom Zister. Na gut. Der Garten Eden. Macht's gut.